Diskussion. Es lohnt sich, für Markenprodukte zu sparen. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, in dem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Qualität der Markenprodukte. Umgang mit dem Geld. Werbung und Konsumgesellschaft. Das Veto der Eltern. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Dieser Aussage kann ich völlig zustimmen. Sparen für etwas, was man sich seit langer Zeit wünscht, ist eine edle Sache. Denn man hat sich ein Ziel gesetzt und ist erst zufrieden, wenn man es geschafft hat. Sparen ist zugegeben nicht unsere Stärke. Aber wollen wir etwas Teures anschaffen, verzichten wir auf weniger wichtige Dinge, die Geld kosten, auch wenn die Versuchung manchmal groß ist. Das nennt man Entschlossenheit. Besonders hervorzuheben ist auch, dass Markenprodukte von besserer Qualität sind und auch länger halten. Teure Handys zum Beispiel können mehr als billige. Das weiß doch jeder. Diese Art Investition lohnt sich also. Bei Markenprodukten zahlen Sie doch nicht für die Qualität, sondern für die Marke. Der Umtausch und die Reparatur von teuren Markenprodukten kosten ebenfalls mehr. Ich denke, diese Einstellung ist falsch. Denn bei technischen Geräten wie Handys oder Tablets darf man keine Kompromisse machen. Das Teure ist immer besser. Durch das Sparen für etwas Wertvolles lernt man sogar Disziplin. Und den Umgang mit Geld. Für Sportschuhe, die ein Vermögen kosten, kann man jobben. Es macht Spaß, dafür zu arbeiten. Demgegenüber steht allerdings der Fakt, dass teure Markenprodukte nach einer gewissen Zeit ebenso langweilig werden wie billige. Ja, aber nur, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der Jugendliche mit der technischen Entwicklung Schritt halten müssen. Teure Markenprodukte sind gut für unser Ego. Es ist ganz normal und hat mit Angeben nichts zu tun. Kriegt man sie, ist man stolz darauf. Das ist doch ein gutes Gefühl, nicht wahr? Viele Eltern würden nicht gutheißen, dass ihre Kinder so viel Geld für ein Produkt ausgeben wollen. Eltern können sowieso ihr Veto einlegen. Das stimmt schon. Man muss aber auch sehen, dass neue Markenprodukte häufig zum Einführungspreis angeboten werden. Wenn man sich informiert, kann man wirklich ein Schnäppchen machen. Und wenn die Eltern sehen, wie sehr ihre Kinder an Markenprodukten hängen, werden sie nachsichtig. Reicht das Taschengeld für das gewünschte Produkt nicht aus, so bezahlen sie den Rest. Coolen Eltern ist diese Großzügigkeit nicht fremd. Böse werden sie erst, wenn die teure Smartwatch verloren geht oder gestohlen wird. Aber wenn Jugendliche schätzen, was sie haben, passen sie auf ihre Sachen besser auf.